Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, ich hab Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, 24-7 hasse ich hab Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, ich hab Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, Glockenbeats und Waffe, 24-7 hasse ich hab Glockenbeats und Waffe. Von nichts zum Großverdiener, ballen wie Profispieler, mach Hits wie Kokainer, aber ich zieh bloß Sativa, bin jetzt noch produktiver, Hass macht mich motivierter, Glockenbeats und Waffen, Homie, this is meine Mona Lisa, mein Mambo Number 5, ein Lambo ganz in Weiß, ja, ich war zu lang pleite, doch jetzt mach ich Mama reich, schenke meinem Bane und Bentley, meinen Bros und Batzen Cash, und lass die Frenemies verrotten in ihrem Rattennest. Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, ich hab Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, 24-7 hassen, ich hab Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, ich hab Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, Glockenbeats und Waffen, 24-7 hassen, ich hab Glockenbeats und Waffen.